Lektion 5. Aufgabe 3. Sie hören die Meinungen von 8 Personen. Sie hören die Meinungen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage A bis J zu welcher Person passt. 2 Aussagen passen nicht. Lesen Sie jetzt die Aussagen A bis J. Sie haben dazu eine Minute Zeit. Sprecher 1. Um Staus in den Stadtzentren und Zufahrtsstraßen zu verhindern, gibt es nur einen Weg, nämlich den Verkehr in den Innenstädten weitgehend zu verbieten. Ich glaube nicht, dass hohe Parkgebühren allein ausreichen werden, um den Verkehr wesentlich einzuschränken. Kurzparkzonen und Parkhäuser sind doch jetzt schon sehr teuer. Und trotzdem fahren Tag für Tag unzählige Menschen im eigenen Auto in die Städte hinein. Wenn man das Fahren nicht generell verbieten möchte oder kann, dann sollte zumindest eine Innenstadtmaut erhoben werden. Und die muss so hoch sein, dass es wirklich uninteressant wird, mit einem privaten PKW ins Zentrum zu fahren. In den skandinavischen Ländern hat man ganz gute Erfahrungen mit Fahrverboten gemacht. Und es funktioniert offenbar auch in einer Weltstadt wie London. Dort heißt die Maut übrigens Staugebühr. Und seit sie eingeführt wurde, ist es zu einer beeindruckenden Verflüssigung des Verkehrs gekommen. Sprecher 2. Auch wenn man es kaum glauben möchte, der größte Teil der Menschen, die sich in unseren Städten bewegen, sind Fußgänger. Fahrgäste in Bus und Bahn und in zunehmendem Maße auch Fahrradfahrer. Die Aufteilung des öffentlichen Raums spiegelt diese Verhältnisse aber keineswegs wider. Mit Abstand den meisten urbanen Platz belegen nach wie vor die Autos. Ihnen werden breite Fahrstreifen, oft mehrere Bahnen nebeneinander, zugestanden. Radfahrerinnen und Radfahrer drängen sich dagegen auf schmalen Streifen am Rande der Autofahrbahnen, während den Fußgängern schmale Gehsteige zur Verfügung stehen. Ganz zu schweigen von dem Raum, den Parkplätze am Straßenrand und in Parkhäusern beanspruchen. Die Forderung lautet also: Umwidmung des städtischen Raums, großzügige Fahrradbahnen, die eine deutlich schnellere Fortbewegung ermöglichen, mehr Fahrradabstellplätze und breite Fußgängerwege. Man braucht Autos nicht zu verbieten, aber ihre Vorherrschaft in den Städten muss gebrochen werden. Sprecher 3. Man hört immer nur, dass die vielen Privatautos den Verkehr in der Stadt zum Erliegen bringen. Ein wesentlicher Aspekt im tagtäglichen Wahnsinn des Stadtverkehrs ist aber der Lieferverkehr. Wir möchten natürlich alle, dass die Regale in den Geschäften jeden Morgen gut gefüllt sind. Aber müssen deshalb Hunderte von Lieferwagen und LKW in die Großstädte fahren? Der eine bringt Wasser, der nächste das Bier, der übernächste die Zeitungen. Es müsste doch möglich sein, den Lieferverkehr zu bündeln. Dazu müsste ein zentrales System entwickelt werden, in dem Lieferungen erfasst und nach Destinationen zusammengelegt werden. Das wäre zweifellos eine logistische Herausforderung, doch mit gutem Willen sicher machbar. Verschwinden erst einmal die vielen Lieferwagen, die zum Ausladen in zweiter Spur halten, wird der Stadtverkehr um einiges flüssiger. Sprecher 4. Also ein allgemeines Einfahrverbot ins Zentrum kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde es nicht in Ordnung, dass von den Menschen Geld dafür verlangt wird, dass sie in die Stadt fahren können. In wirtschaftlicher Hinsicht halte ich das für einen Fehler. Ich wünsche mir, dass der Zugang zu den Städten, zu den Geschäften und kulturellen Angeboten frei bleibt. Es würde ohnehin jede Menge Ausnahmen geben. Zum Beispiel für die unzähligen Lieferfahrzeuge, die jeden Tag dafür sorgen, dass das Leben in der Stadt funktioniert. Und es gibt viele Menschen mit eingeschränkter körperlicher Mobilität. Man kann von ihnen nicht verlangen, dass sie lange Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf sich nehmen, um einzukaufen oder ins Konzert zu gehen. Kurzparkzonen und Parkhäuser dürfen meinetwegen ihren Preis haben. Das ist in Ordnung. Aber bitte keine allgemeinen Verbote. Sprecher 5. Es gibt dieses Konzept des Verkehrsverbunds, auch als Eco-Mobility bekannt. Das Konzept wurde 1986 von dem Umweltplaner und Verwaltungswissenschaftler Konrad Otto Zimmermann entwickelt. Der Begriff beschreibt Fortbewegung mit Hilfe integrierter, sozial inklusiver und umweltfreundlicher Lösungen. Das heißt Gehen, Radfahren, Carsharing und Mitfahrzentralen sowie öffentliche Verkehrsmittel. In diesem Rahmen wird auch ein Festival organisiert, das Eco-Mobility World Festival. Es wurde initiiert, um zu zeigen, dass ein ökomobiler Lebensstil in Städten auf der ganzen Welt Wirklichkeit werden kann. Während eines solchen Festivals wird ein bestimmter Stadtteil einen Monat lang verändert, um die vielfachen Möglichkeiten einer fortschrittlichen städtischen Verkehrskultur aufzuzeigen. In überlasteten Millionenstädten, zum Beispiel in Südkorea oder in Südafrika, wurde das Festival sehr positiv aufgenommen. Man würde sich wünschen, dass deutsche Städte auf diesen innovativen Ansatz zurückgreifen. Sprecher 6. Einfahrverbot und Citymaut. Das würde schon dazu beitragen, dass weniger Autos in die Städte fahren. Der Verkehr würde mit einiger Wahrscheinlichkeit flüssiger werden. Aber die vielen Autofahrerinnen und Autofahrer müssen Alternativen haben. Um sie alle in der Stadt befördern zu können, bieten sich die U-Bahnen an. In ihrem derzeitigen Zustand scheinen die U-Bahnen der Großstädte allerdings nicht in der Lage zu sein, auch noch die Autofahrer aufzunehmen. Die Züge sind zu den Stoßzeiten vollkommen überfüllt. In manchen Städten müssen die Menschen 3, 4 Bahnen abwarten, bis sie sich endlich in einen Wagen hineinquetschen können. Zudem sind viele U-Bahnen unzuverlässig. Verspätungen und Ausfälle tragen nicht dazu bei, Autofahrer zum Umsteigen zu bewegen. Bevor man den Verkehr in den Städten verbietet, muss massiv in den Nahverkehr investiert werden. Das ist meines Erachtens der wichtigste Punkt, wenn man die Mobilität in den Städten in vernünftige Bahnen leiten möchte. Sprecher 7. Wie in vielen Bereichen wird man auch bei der Mobilität in den Städten nicht viel durch Verbote erreichen. Ein grundsätzliches Umdenken ist die Voraussetzung dafür, dass sich nachhaltig etwas ändert. Solange Autos noch als Symbol der Selbstbestimmung gelten und auch so beworben werden, wird sich auch in den Städten nicht viel ändern. Die Menschen werden weiterhin lieber hinter dem Steuer sitzen, als sich abhängig zu fühlen von öffentlichen Verkehrsmitteln. auch wenn sie im Stau stehen und kaum einen Meter haben, um diese Eigenständigkeit auch tatsächlich umzusetzen. Das Zauberwort lautet also Aufklärung. Machen wir doch schon unseren Kindern klar, dass wahre Freiheit bedeutet, uns bewusst für eine umweltfreundliche Fortbewegung in der Stadt zu entscheiden und so unsere Zukunft mitzugestalten. Sprecher 8. Häufig wird das Fahrrad neben öffentlichen Verkehrsmitteln als einzig vernünftige Alternative zum Privatauto in Innenstädten angepriesen. Doch nicht jeder fährt gerne Rad und es gibt genug Menschen, die körperlich einfach gar nicht dazu in der Lage sind. Tatsächlich gibt es auch Alternativen zum herkömmlichen Fahrrad. Dazu zählen kleinere Elektrofahrzeuge, wie zum Beispiel E-Bikes oder Segways. Also, das sind diese elektrisch angetriebenen Ein-Personen-Transportmittel mit einem Stehbrett zwischen zwei Rädern. In Deutschland darf man mit Segways auf Schutzstreifen und Radwegen fahren. Wenn es keine solchen gibt, darf man als Segway-Fahrer auch auf die Straße ausweichen. Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen sind zwar verboten, aber in der Stadt ist das eine feine Art, sich fortzubewegen. Für Fußgängerzonen und andere Verkehrsflächen gibt es Ausnahmegenehmigungen für mobilitätseingeschränkte Menschen. Vielleicht wäre hier etwas mehr Information ganz hilfreich.